ARD. Meine Wünsche. Ich möchte, dass Schulessen und Hort nicht abgeschafft werden. Dass die Oder-Neiße Friedensgrenze bestehen bleibt. Ich tanze gerne und möchte in eine Tanzschule gehen. Aber es gibt nur private Tanzschulen und die sind bestimmt sehr teuer. Meine Eltern würden das nie erlauben, deswegen sollte man bei uns eine öffentliche Tanzschule aufmachen. In dieser Zeit, in der sich ein getrenntes Volk wieder begegnet, wünsche ich mir, dass alle Völker zusammenkommen. Ich versuche, im gegenwärtigen Stück Geschichte den Anfang der Verwirklichung dieses Traumes zu sehen. Meine Ängste sind, dass dieses alles zu schön ist, um wahr zu sein. Dass die Entspannung noch ein jähes Ende finden könnte. Für alle Fälle steht hier noch, ich finde das gut, dass man seine Meinung sagen kann. Sonst hat man gesagt, das sind ja nur Kinder. Was sind die Kinder der Maschinen? Republik, was sind die Kinder der Maschinen? Republik, was sind die Kinder der Maschinen? Republik. Wir fühlten uns verloren. Schüleraufsätze aus dem Jahr der Deutschen Einheit. Feature von Alexa Hennings. 25 Kartons Leben. Eine Momentaufnahme. Eine Zeitkapsel. Wie stelle ich mir meine persönliche Zukunft im Vereinigten Deutschland vor? Hoffnungen, Wünsche, Ängste. Zum ersten Mal in der Geschichte Nachkriegsdeutschlands geben Soziologen eine gesamtdeutsche Jugendstudie heraus. Dafür füllen 2600 Schülerinnen und Schüler in Ost und West Fragebögen aus, weitere 1600 schreiben einen Aufsatz. Heute lagern diese Aufsätze, verpackt in 25 Pappkisten, in Berlin, im Archiv der Bundesstiftung Aufarbeitung. Als ich sie lesen möchte, sind sie noch gar nicht erschlossen. Vor mir hat seit 1990 noch keiner wieder in die Kisten geschaut. Wer interessiert sich dafür, was Kinder zu sagen haben? Und was haben die Kinder von damals heute zu sagen? Vor allem, wie finde ich sie? In den Kartons lagern 1600 anonyme Schriftstücke. Da schreibt ein Mädchen, damals 15 Jahre, Ich glaube, unser Leben hier im Osten Deutschlands wird sich in allen Bereichen so gravierend ändern, dass ich sehr viel Angst habe. Ich merke zu Hause, dass meine Eltern jetzt oft viel gereizter reagieren als früher. Sicher hängt das viel mit den Sorgen zusammen, die sie sich machen, über ihre Zukunft, über unsere Zukunft. Und ein Junge, gleich alt, aus dem anderen Landesteil? Ich werde wahrscheinlich wenig von der Vereinigung Deutschlands merken. Die Leute, die Verwandte in der DDR haben, erleben die Veränderungen in der DDR hautnah mit. Aber andere wie ich können das nur durch Fernsehen und Rundfunk verfolgen. Ich finde nicht gut, dass die Leute in der DDR von jedermann bedauert werden. Und ich glaube, man sollte sie sich erstmal an die Umwälzung gewöhnen lassen. Und wieder das Mädchen? Viele haben sich das Leben im Westen viel einfacher vorgestellt. Dort drüben wird hart gearbeitet für das Leben. Manchmal möchte ich noch ganz klein sein, damit ich in diese Gegenwelt hineinwachsen kann und nicht hineingestürzt werde. Hier ist Rias Berlin. Es ist 0 Uhr, 3. Oktober 1990. Ich möchte mich zu den Veränderungen in unserem Land äußern. Punkt. Eine runde, große Kinderschrift. Schwungvolle Kringel an den Großbuchstaben. Ich finde das gut, dass man seine Meinung sagen kann. Sonst hat man gesagt, das sind ja nur Kinder. Wir waren ein bisschen verloren. Jana aus Greifswald, Klasse 5. Damals Fan von New Kids on the Block, Karat und Michael Jackson. Für alle Fälle steht hier noch, ich finde das gut, dass man seine Meinung sagen kann. Sonst hat man gesagt, das sind ja nur Kinder. Ja, das kann ich nur so unterstreichen. Es ist auch was Besonderes und ich finde, das wird, glaube ich, viel zu wenig gemacht, so Kinder zu fragen und ja, dass man doch die Ängste und Sorgen, die dann so da sind, doch auch ernst nimmt. Ne? Jana Nemzow aus Greifswald. Sie habe ich zuerst gefunden. Drei Dinge erleichterten die Suche. Sie lebt noch in ihrem Heimatort, sie hat ihren Namen behalten und vor allem, sie hat ihn über den Aufsatz geschrieben. Höchstens 5 von 100 Schülern haben das getan. Man durfte den Aufsatz anonym abgeben. Eine Note gab es dafür auch nicht. Irgendwo in der 10. Kiste fand ich das, was die 5. und 7. der Greifswalder Felix-Krull-Schule aufgeschrieben hatten. Da war Jana 11 Jahre alt. Jetzt ist viel mehr Gewalt als früher. Ich habe immer Angst, wenn meine Schwester abends spät nach Hause kommt. Ich finde es auch doof, dass jetzt die Drogendealer kommen. Der Vater Amtstierarzt, die Mutter Schneiderin, 3 Kinder. Ein Reihenhaus mit Anbau und Garten in einer Siedlung am Rand von Greifswald. Das ist mein Elternhaus noch, genau. Ich wohne hier seit meiner Geburt und mit meinen Eltern jetzt auch noch zusammen. Also es ist so ein Mehrgenerationenhaus und ich habe einen Sohn, der wohnt natürlich auch hier. Vielleicht ist das ja auch so ein Überbleibsel noch aus den Zeiten, wo man halt groß geworden ist, wo doch so Unsicherheit war, auch gerade nach der Wende. Ich glaube, das spiegelt sich ja auch so ein bisschen in den Briefen wieder, halt so diese Ängste, die man hatte und auch diese Unsicherheiten, die einfach gewesen sind und die ja dann auch ein bisschen so eingetroffen sind, so wie ich sie auch in meinem Leben dann wahrgenommen habe. Meine Eltern möchten jedes Jahr mit uns, ich habe 2 Schwestern, in den Urlaub fahren. Aber es geht nur jedes zweite Jahr. Wir haben einen Trabant und es wird immer sehr eng im Auto. Aber wir können uns kein anderes Auto leisten. Ich weiß, mein Vater, da ging es dann darum, ob sein Studium anerkannt wird halt nach der Wende, ne, ob er da weiterarbeiten kann, wo er ist. Und das war schon alles als Kind halt ist das sehr bedrückend, sag ich mal. Ne? Ich habe auch Angst um meine Zukunft. Ich möchte gern Krippenerzieherin werden, aber wenn die Krippen geschlossen werden, weiß ich nicht, was ich werden soll. Ich habe Angst, dass ich arbeitslos werde. Ich war auch in so einem Jahrgang, wo das nachher ganz schwierig ist, wo man das Gefühl leider vermittelt bekommen hat, dass man nicht so gewünscht war halt. Ne? Also es war eher schwierig, dann eine Ausbildung zu bekommen. Man war so ein bisschen steuerlos, sag ich mal. Man wusste nicht so richtig, was man mit sich anfangen soll, was soll man werden. Und es gab ja dann auf einmal auch kaum Ausbildungsstellen. Und das war wirklich schwierig. Auch ja, dieses Gefühl, glaube ich, trägt man auch noch so mit sich immer so rum. Also, dass man vielleicht nicht so wertvoll ist. Das hat sich vielleicht auch so ein bisschen halt, sind wir so eine Generation gewesen, die so ein bisschen verloren, verloren ist jetzt übertrieben, aber ein bisschen doch verloren gewesen ist einfach, ne? In diese Welt geschleudert, so ihr könnt jetzt eigentlich alles machen, aber eigentlich doch nicht, weil es wurde ja viele Firmen wurden zugemacht, keiner wusste so richtig, ja, wie es weitergeht. Ich gehe davon aus, dass die Bürger in der DDR sich des Werts der D-Mark und der Anlage bewusst sind. 0 Uhr. Der Staatsvertrag über die Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion ist soeben in Kraft getreten. Die D-Mark ist alleiniges Zahlungsmittel und die DDR-Mark mit Ausnahme der Pfennigmünzen nichts mehr wert. Hoffnungen? Bindestrich. Wünsche? Bindestrich. Ängste. Punkt. Ich blättere in anderen namenlosen Aufsätzen 11- und 12-Jähriger aus der Greifswalder Felix-Kohl-Schule von 1990. Als gäbe ein Metronom den Takt dieser Kinderleben vor. Schließung, abgeschafft. Schließung, abgeschafft. Junge, 11? Ich bin voll gegen die Arbeitslosigkeit und gegen die großen Firmenbesitzer, die immer mehr Arbeiter entlassen. Die Betriebe der ehemaligen DDR können nicht standhalten. Sie machen Bankrott. Mein Vater muss leiden. Er ist beim Konsum und wird entlassen. Mädchen, 11. Es ist vieles billiger geworden. Fernseher oder Gardinen. Aber das, was man öfter braucht, wie Brot, Milch, Butter und so weiter, ist teurer geworden. Tomaten, 18 Mark. Cola, 2,50 Mark. Ich finde das nicht in Ordnung, dass die Jugendherberge geschlossen wird, nur um Teppiche zu verkaufen. Sie war die größte Disco in Greifswald und jetzt weiß man nicht, wo man hin soll. Meine Hoffnung ist, dass die Ferienlager nicht abgeschafft werden. Und die Arbeitsgemeinschaften auch nicht. Denn sonst würden wir nur auf der Straße rumlungern. Warum soll der Schulhort abgeschafft werden? Das finde ich nicht gut. Die Muttis müssen doch arbeiten, um Geld zu verdienen. Hort ist kein Mord. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Mittagessen gehe ich ja noch, also soll das erst recht nicht abgeschafft werden. Ich verstehe nicht, dass die Pionierorganisation abgeschafft wurde. In der Pionierorganisation habe ich mich wohlgefühlt, weil man da wusste, dass man einer Gemeinschaft angehört. 3, 4. Voran, voran, voran, voran. Freiwillige Jugend, voran. habe noch meine ganzen Auszeichnungen, so, die habe ich noch irgendwo, flattern die noch rum, diese ganzen Abzeichen, die man als Kind so fürs gute Lernen halt bekommen hat, ne, von der Patenbrigade und so. Da war, ja, war man ja auch unheimlich stolz, immer wenn man dann bei einem Fahnenappell, so hieß es, immer ausgezeichnet worden ist. Das ist aber auch ganz einfach bei Kindern, so, ne, wenn man so eine Belohnung kriegt, ne, das ist halt aber auch so gemein halt eigentlich, ne, man möchte ja nur was Gutes machen und das Ziel, was andere haben, ist ein ganz anderes, als man selber für sich hat. Ne? Also gut zu lernen und viel Wissen anzueignen. Ne? Gute Leistungen reichten nicht. Sehr gut mussten sie sein. Nicht nur in der Schule, auch beim Altstoffe sammeln, um dann das Geld zu spenden für notleidende Kinder in aller Welt. Das Gefühl, wenn alle, auch die Kleinsten, mitmachen, erreichen wir etwas. Dann gibt es Fortschritt in der Welt und Frieden. In diesem Glauben wurden auch noch jene DDR-Kinder groß, die heute Mitte 40 sind. Man wollte das ja auch, man wollte ja stolz sein, man wollte die Lehrer stolz machen. So. Also bin ich auch geprägt halt, man wollte immer so, alle, dass alle zufrieden mit einem sind halt. Ne? Also das, glaube ich, ist auch so eine Sache, dass man sich nicht getraut hat, für sich so selbst einzustehen. Man hat ja beigebracht gekriegt, dass man ja zu folgen hat, ne? Dass irgendeiner schon sagt, das wird so gemacht und dann ist das auch schon so okay halt. Ne? Ich glaube, das hat uns unheimlich geprägt. Aber als Kind hat man das halt nicht so wahrgenommen. Ne? Da hat man halt, war man stolz, wenn man irgendwas ein Ziel erreicht hat oder wenn die Klasse zusammengehalten hat. Ne? Das ist ja auch irgendwo was Schönes halt, ne? Wenn so eine Gemeinschaft da ist und so eine Hilfsbereitschaft auch gefördert wird. Ne? Aber wo es vielleicht irgendwann hingeführt hat, das ist natürlich, wäre vielleicht wieder was anderes gewesen halt, ne? Was nicht so schön gewesen ist. Manche Wünsche sind eigentlich noch nicht in Erfüllung gegangen. Dass Erich Honecker und seine ZK-Mitglieder noch nicht hinter schwedischen Gardinen sitzen zum Beispiel. Wir wurden jahrelang betrogen. Wie werden wir das später erleben? Und deswegen, glaube ich, war man auch so ein bisschen schockiert als Kind nachher, nach der Wende, wenn man so Dinge gehört hat. Wir haben hier so ein bisschen in so einer rosa Blase wahrscheinlich gelebt, ich weiß es nicht. Und waren halt so bepuschelt halt. Und wenn man die Dinge dann gehört hat, war das schon ja, erschreckend halt. Ne? Da hat man ja sich selbst in Frage gestellt, dieses ganze System ja sowieso. Ich weiß, wir haben alle unsere Pionierausweise weggeschmissen und unsere Halsbänder halt weggeschleudert. So, das war, ja, man war so ein bisschen wütend, man fühlte sich so ein bisschen verraten halt. Ne? Man hat an die Sache ja irgendwo geglaubt, hat an diese Hilfsbereitschaft und an das Gute. Das, daran haben wir halt geglaubt. Und wenn man dann gehört hat, wo das vielleicht hinführt und was das für eine Unterdrückung eigentlich nach sich zieht, ja, da war man erstmal eigentlich geschockt halt und konnte das eigentlich als Kind, glaube ich, gar nicht wirklich so für sich so einordnen halt. Also es ist ein ganz großer Vertrauensverlust, glaube ich, auch passiert. Ich bin auch eine Person, die ganz schlecht vertrauen kann. Vielleicht liegt es auch daran halt so, ne, dass man Menschen nicht so wirklich vertraut und so nahe kommen möchte halt, weil man doch irgendwie so eine Urverletzung passiert ist im Prinzip. Nach der 10. Klasse begann Jana nebenzu eine Ausbildung zur Familienhelferin. Brach ab, suchte weiter. Auch in Hamburg und Berlin wurde Bürokauffrau, bewarb sich vergeblich auf eine Arbeitsstelle. Vielleicht war das auch ihr Glück. So holte sie das Abitur nach und studierte Betriebswirtschaftslehre. Sie war 28, als sie ihren ersten richtigen Job bekam, beim Pommerschen Diakoniewerk. Dort ist sie immer noch und regelt alles Kaufmännische für eine große Behindertenwerkstatt. Man denkt ja auch manchmal drüber nach, was aus einem geworden wäre, wenn jetzt nicht die Wende gekommen wäre. Also da denke ich ganz oft drüber nach. So. Da hat man ja doch so einen vorgefertigten Weg wahrscheinlich bekommen. Also irgendwo wäre man ja da hingesteckt worden, wo jetzt gerade halt Leute gebraucht wurden. Ne? Da hätte man wahrscheinlich mit 20 schon 3 Kinder gehabt oder so. Das war ja auch so ganz anders halt. Ne? Also ich bin mit 34, 35 Mama geworden. Das ist ja schon... Ist man ja schon uralt eigentlich, ne? Aber wenn ich mich jetzt zu mich selber zurückschicken würde, irgendwie so, Gott, wüsste ich auch gar nicht, was ich sagen soll, ob ich hätte Dinge anders machen sollen oder so. Ich denke immer, eigentlich ist das so, kommt das Leben so, wie das irgendwie sein soll. Es passiert viel in unserem Land. Auch wir möchten unsere Meinung äußern. Was passiert eigentlich mit den Freunden? Annika aus Greifswald, Klasse 5. Meine Hoffnungen, Doppelpunkt. Das Volkseigentum sollte bleiben. Denn in der BRD kann jeder Fabrikbesitzer die Arbeiter hinauswerfen. Und so würde es immer mehr Arbeitslose geben. Ich sag mal, Ernst Thälmann, ne? Annika Wolfgramm hat auch ihren Namen behalten. Ich habe sie im Internet gefunden, weil sie noch bei ihrem ehemaligen Arbeitgeber als Mitarbeiterin gelistet war, beim AFS, dem American Field Service, einer gemeinnützigen Organisation, die internationalen Schüleraustausch organisiert. Das ist übrigens auch, kann ich mal sagen, die interessanteste Erkenntnis meines Erwachsenenlebens. Ne? Also der große Held Ernst Thälmann, Teddy Thälmann ja eigentlich, über den wir alle sehr viel gehört haben, der immer irgendwie präsent war, natürlich auch ne, als sozusagen Namensgeber für die Pionierorganisation. Ich habe jetzt festgestellt, er ist Hamburger. Das hat mir als Kind niemand erzählt. Es gibt hier in Hamburg vor dem Rathaus einen Stolperstein für Ernst Thälmann. Das fand ich irgendwie ganz interessant. Toll finde ich die Reisemöglichkeiten. Italien, Spanien, Mallorca. Sowas hätte man sich früher nicht träumen lassen. Die Lehrmittel sind besser und interessanter geworden. Allerdings wünsche ich mir, dass der Religionsunterricht auch bei uns eingeführt wird. Ich bin Lehrerkind. Meine Eltern sind Lehrer. Die waren nicht von Entlassung betroffen. Die sind reibungslos sozusagen übernommen worden damals, auch in ihren jeweiligen Schulen und sind auch bis vor kurzem als Lehrer tätig gewesen, sind inzwischen in Rente. Ich bin sehr behütet aufgewachsen, glaube ich. Wir gehörten tatsächlich zur Kirche, also ich sozusagen, daher glaube ich auch diese Referenz zum Religionsunterricht, das ist tatsächlich was, ich bin zur Christenlehre gegangen, das gab es damals in der DDR, war eben Teil einer Kirchengemeinde, das hat mir viel bedeutet und, aber ich bin auch Pionier gewesen und war im Gruppenrat und war im Freundschaftsrat, also ich habe tatsächlich so ein bisschen das Beste aus beiden Welten gehabt. So, woran ich mich erinnere, das ist das Gefühl, was ich habe, ne? Gemeinschaft. Nicht negativ, also nicht erzwungen, sondern das ist was, was ich in meiner Erinnerung freiwillig gemacht habe. Bei uns zu Hause gab es keine Diskussion darüber, werde ich Pionier oder werde ich nicht Pionier. Das war für mich völlig selbstverständlich. Ich glaube, ich wäre ganz schön böse gewesen, hätte ich es nicht machen dürfen. Das war überhaupt keine Frage. Und genau dieses Gemeinschaftsgefühl war was Besonderes auch. Unsere Freundin aller Welt, seien versichert, dass der Sozialismus auf deutschem Boden, in der Heimat von Marx und Engels, auf unerschütterlichen Grundlagen steht. Meine Wünsche, dass die Oder-Neiße Friedensgrenze bestehen bleibt und unsere Nachbarländer keine Angst vor einer Wiedervereinigung haben müssen. Bei einer Wiedervereinigung sollte Deutschland nicht der NATO angehören. Die Oder-Neiße Friedensgrenze. Damit sind wir aufgewachsen und nicht, dass ich irgendwen zu dem Zeitpunkt in Polen gekannt hätte. Also mitnichten. Und auch niemanden in Russland zum Beispiel. Ne? Also das ist tatsächlich was, wo ich denke, aber das waren halt Freunde. Ne? Also sozusagen Mittelosteuropa und Osteuropa. Und die Sorge zu haben und ich sag mal, was am besten war ja, ich finde zu sagen, der Feind ist zu hart. Aber das waren eben nicht die Freunde. Und wenn man jetzt plötzlich zu den Nicht-Freunden gehört, was passiert dann eigentlich mit den Freunden? Das, glaube ich, ist die Sorge gewesen. So, die Länder des Warschauer Pakts sind die Freunde, die NATO waren nicht die Freunde. Und jetzt die Seite zu wechseln, war wahrscheinlich schwer vorzustellen. Mein Wunsch ist ein einiges Europa und kein Krieg. Ausrufezeichen. Ich sag mal, zumindest das mit dem einigen Europa hat ja einigermaßen funktioniert. Ne? Also mit allen Einschränkungen, die es im Moment dazu gibt. Da kommt wieder das Gemeinschaftsgefühl, zu sagen, wir sind Europäer. So. Und das scheint mir wichtig gewesen zu sein damals schon. Ganz spannend, ich habe das dann in der Austauschorganisation, haben wir große Projekte zur EU-Osterweiterung dann gemacht, die ich federführend geleitet habe. Was auch irgendwie dann ganz, ganz spannend war. Ne? Also Austausche auch mit Osteuropa und mit Mitteleuropa eben. Die Grundidee ist eben tatsächlich von AFS, das ist im Ersten Weltkrieg, also ganz ursprünglich im Ersten Weltkrieg entstanden, über einen Ambulanzwagendienst. Und nach dem Zweiten Weltkrieg haben diese Ambulanzwagenfahrer beschlossen, sie würden gerne Kriege vermeiden und haben gesagt, dafür müsste die Jugend sich kennenlernen und haben dann Austauschprogramme ins Leben gerufen. Genau vor diesem Hintergrund. Wer sich kennt, schießt nicht aufeinander. Und gerade in dem Zusammenhang wäre es natürlich so unglaublich wichtig, auch diese Austausche weiter aufrechtzuerhalten. Aber ich sag mal, es ist natürlich am Ende auch eine Frage von Sicherheit. Ich glaube, Krieg ist gerade in Kinderköpfen einfach was unglaublich Bedrohliches. Und ich glaube, es steht gerade heute wieder in ganz vielen Aufsätzen. stehen. Ja, und auch ganz klar muss man ja auch sagen, dass die Kinder, die vor diesen Kriegen flüchten, eben plötzlich auch in den Klassenzimmern sitzen, ne? Greifswald im Frühjahr 1990. Die ersten Migranten kommen in die Stadt. In keiner anderen Region spiegelt sich das dermaßen wider wie in den Schulaufsätzen dieser vorpommerschen Stadt. Greifswald ist eine Universitätsstadt. Es gab viele, auch ausländische Studierende. Ich entsinne mich an eine Situation tatsächlich in den Studentenwohnheimen in Greifswald, wo es tatsächlich so rechtsradikale Übergriffe gab. Das war einfach eine schwierige Zeit zu dem Zeitpunkt. Oh, ich habe da eine sehr differenzierte Meinung zu, gerade zu dem Thema, ne? Je weiter man nach Osten kommt, umso rechter wird es. Ja, weil einfach dort wenig andere Dinge passieren und die einzigen Menschen, die sich engagieren, sind die mit dem rechten Gedankengut. Und ne, wenn keiner sich im Dorf darum kümmert, dass die Kinder Beschäftigung haben und es ist eben derjenige, der das rechte Gedankengut hat, der den Spielplatz wieder aufmöbelt, dann sind es eben die einzigen, die was tun für die Menschen hier. Und dann werden die eben gewählt. Erfreulich ist, dass die politischen Umwälzungen waffenlos verlaufen sind. Nur sollte man sich jetzt vor emotionalen Überstürzungen in Acht nehmen. Herr Woje aus Bremen, Klasse 9. Ich war als Gast toleriert. Das Tempo der Vereinigung geht vielen zu schnell. Einige müssen erst langsam ihre Berührungsängste überwinden. Manche Leute haben Angst, dass bei dem großen Aufbruch die Schwachen links liegen gelassen werden. Hrvoje Saric. Er wohnt in Bonn. Hrvoje, also eigentlich wird das R gerollt, aber das kann ich selber nicht. Von daher kann ich tragischerweise meinen eigenen Vornamen nicht richtig aussprechen. Jedenfalls nicht so, wie es meine Mutter intendiert hat. Also ich habe im Studio mal so einen Spitznamen bekommen, Hajo. Die sagten, ach wie, das ist ja viel zu kompliziert. Ach, du bist in Bremen geboren, Norddeutsch, Hajo bist du ab jetzt. Der besondere Name macht es leicht, ihn im Internet zu finden. Er ist Wirtschaftsingenieur und Manager und berät Unternehmen bei der Verhandlungsführung. Sein Aufsatz war mir gleich aufgefallen. Als einziger hatte er mit Schreibmaschine geschrieben. Als einziger fehlerfrei. Als einziger drei Seiten, eng beschrieben. Ich habe Angst, dass bei dem großen Aufbruch die Schwachen links liegen gelassen werden. Zu diesen zähle ich mich ebenso, da ich Ausländer bin und somit zu den weniger geborgenen Schichten gehöre. Warum werde ich wie ein Fremder behandelt? Weil meine Eltern Ausländer sind. Aber sie haben doch viel für diese Gesellschaft beigetragen. Meine Eltern sind 1973 nach Deutschland gekommen. Ich hatte keinen deutschen Pass. Den habe ich erst mit, ich weiß gar nicht genau, 18, 19 oder sowas bekommen. Allein aufgrund des Namens war es schon mal sehr, sehr klar, dass ich kein Deutscher war. Und obwohl ich in Deutschland geboren worden bin, ich hatte halt keinen Pass. Und ich hatte auch keine sonstige, wie soll ich sagen, Teilhabe in dem Sinne, sondern war als Gast toleriert, als Kind von Gastarbeitern. So habe ich mich gefühlt. Anfang Mai 1990 besuchte ich Berlin. An der Grenze, die demnächst keine mehr sein wird, fand ich alles anders vor, als ich es von früher aus Fernsehsendungen kannte. Wo einst Angst und Unsicherheit herrschte, konnte man nun wirklich Freude empfinden. In den vergangenen 4 Monaten hat sich so viel in der DDR verändert, wie in den letzten 40 Jahren nicht. Während dieser Zeit haben sich die Deutschen aus Ost und West ziemlich auseinandergelebt und ich freue mich deshalb umso mehr über die Fähigkeit der Menschen, sich die Hände reichen zu wollen. Das Auseinanderleben damals war ja, ich habe das damals verglichen mit dem, wie sich Deutsche gegenüber Ausländern abgrenzen. Und man hat oft Zuschreibungen erlebt, wie halt die Spanier, die Italiener, die Griechen, die Türken so sind oder wie wir Deutsche sind. Und ich habe aber schon auch gemerkt, dass zwischen Ost und West ein deutlicher Unterschied besteht. Wenn man allein die Zustände der Autobahnen sich anschaute oder insgesamt der Infrastruktur, das war in Westdeutschland ein ganz anderer Standard als in Ostdeutschland. Trotzdem beides die gleiche Nation. Also lag es nicht an den Nationalitäten, es lag nicht an den Völkern oder irgendwelchen Eigenschaften der Menschen, dass die Infrastruktur so war, sondern es lag am System. Die Trennung zwischen Ost und West war auch in den Köpfen der Kinder fest verankert. Das schrieben Hrvoje Saric's Altersgenossen, Neuntklässler aus Wiesbaden und Borna. Fest steht, dass es zur Vereinigung kommt. Aber werden wir Jugendlichen denn überhaupt gefragt, ob wir das auch wollen? Wir müssen doch dann schließlich damit leben. Und ich habe irgendwie Angst vor einem vereinigten Deutschland. Sollen wir bei einer Vereinigung alles aufgeben? Unsere eigenen Gesetze, unsere Verfassung, unsere sozialen Sicherheiten? Ich wünsche mir, dass viel Gutes aus unserem Land übernommen wird. Und nicht so, dass wir alles aus der BRD übernehmen. Ich weiß, dass jetzt alles schwerer wird, aber man muss auch was tun. Denn Geschenke bekommt man nicht umsonst. Ich finde es einfach blöd, dass manche Menschen aus der DDR hierher kommen und erwarten, dass wir sie dann auf Händen tragen oder sogar noch mit Geld überschütten. Die Leute erwarten einfach viel von uns. Die DDR-Bürger leben von unseren Steuern und das finde ich nicht gut. Und was ich auch nicht gut finde, dass die DDR-Bürger alle Ausländer aus Deutschland raushaben wollen. Ich will meine Freiheit und keine DDR-Bürger. Ich will keine Vereinigung. Ja, ich brauche sie gar nicht. Ich möchte so leben, wie ich jetzt lebe und nicht wie einige in der Bundesrepublik Deutschland. Zwar möchte ich, dass sich einiges ändert, zum Beispiel bessere Elektronik, bessere Autos, aber da muss man sich doch nicht gleich vereinigen. Ich bin ein ganz anderer Mensch geworden. Ich war mal fröhlich und habe mir überhaupt keine Gedanken gemacht. Jetzt sitze ich öfter herum und denke nach. Hrvoje notiert damals seine Idee, wie es klappen könnte zwischen Ost und West. Wenn die gute Verständigung in einem vereinten Deutschland gelingen soll, muss jeder auf den anderen hören, dessen Werte anerkennen und sich mit ihm gut verständigen. Wir wollen als symbolische Geste jetzt einen Kranz widerlegen, indem wir den Opfern von Regierung, Unternehmen und Erdreuern gedenken. Und dass wir an die 11.000 Kolleginnen und Kollegen denken und gemeinsam, egal ob wir Arbeit haben oder nicht Arbeit haben, dafür eintreten, dass wir eine Zukunft auch wieder in diesem Land bekommen. Ich sehe die Fähigkeit der Menschen, sich die Hände reichen zu wollen, gefährdet. Aufgrund dessen, dass wir diese Social Media haben mit den Echo Chambers, mit den Blasen, in denen sich jeder gerne aufhält und quasi seine Identität damit verbindet. Und dann fällt es Leuten zunehmend schwerer, ich generalisiere jetzt, das ist mir klar, aber es fällt Leuten insgesamt schwerer, sich aufeinander zuzubewegen. Die Frage ist, mit welcher Einstellung gehe ich in ein Gespräch? Möchte ich Recht haben oder möchte ich es richtig? Oder wie soll ich sagen, im Englischen würde man sagen, to be right oder to get it right. Das heißt, möchte ich der Wahrheit auf den Grund kommen oder erspüren, worum es dem anderen wirklich geht und was wir gemeinsam letztlich herausfinden können, oder möchte ich einfach nur in das Gespräch gehen, um Recht zu behalten? Ich bin und bleibe ein Fremder. In Jugoslawien, weil ich hier geboren wurde und aufgewachsen bin, und in Deutschland, weil meine Eltern Ausländer sind. Aus diesem Grund ist mein Wunsch ein Europa ohne Grenzen und ohne Ausländer, in dem alle Einheimische sind. Ab und zu kommen mir Gedanken, wie seltsam es ist, Grenzen zu haben. Wenn man also aus dem All auf die Erde guckt, dann sieht man ja keine Grenzen. Und insofern, ich sehe mich nicht als Fremder, sondern versuche mich eher überall als heimisch zu empfinden, weil ich sage, das ist ja meine Erde oder mein Europa oder was auch immer. Und mit gutmütigen Menschen komme ich, glaube ich, überall immer klar. Meine persönliche Zukunft wird sich durch das vereinte Deutschland wohl nicht ändern. Hier ist Rias Berlin, 30. Juni 1990. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich wende mich heute am Vorabend des Inkrafttretens des Staatsvertrages zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik direkt an Sie. Für uns kam nichts Neues auf uns zu. Stefan aus Hude, Niedersachsen. Klasse 9. Den Arbeitsplatz werde ich mir wohl kaum in der ehemaligen DDR suchen. Es sei denn, dass die DDR bis dahin wieder aufgebaut und viel attraktiver ist und dass man dort gut bezahlt wird. Ich kann Sie gut sehen. Das Bild ist super. Stefan Eiben aus Hude. Seinen Arbeitsplatz hat er sich weder im Osten noch im Westen Deutschlands gesucht. Er lebt in Spanien, in Torrevieja an der Costa Blanca. Kein Hörfunkstudio weit und breit. Wir treffen uns in einem Internet-Chat. Gut, jetzt wird es schon funktionieren. Ja, ich bin mal gespannt, um was es überhaupt geht. Haben Sie dann Ihren Aufsatz vor sich? Lesen Sie mal vor. Ich habe den heute noch mal gelesen. Alibi-Profi Stefan Eiben, Gründer und Freiraummanager der weltweit ersten Alibi-Agentur im Jahr 1999. So steht es auf seiner Webseite. Der Mann, der Ausreden und Alibis organisiert, dafür viel vom Leben der anderen erfahren muss. Dass sich jemand für sein Leben als 15-Jähriger interessiert, kam noch nicht vor. Ja, damals mit 15. Ja, meine persönliche Zukunft wird sich durch das vereinte Deutschland wohl nicht ändern. Ich habe vor, nach der Realschule noch eine weitergehende Schule zu besuchen, um mir dann einen Arbeitsplatz als Datenverarbeitungskaufmann zu suchen. Diesen Arbeitsplatz werde ich mir wohl kaum in der DDR suchen. Es sei denn, dass die DDR bis dahin wieder aufgebaut und viel attraktiver ist. Und dass man dort gut bezahlt wird. Ich kann nur hoffen, dass es bis dahin genügend Arbeitsplätze, weniger Umweltverschmutzung, vor allem in der DDR, und kürzere Wehrdienstzeit geben wird. Und dass Deutschland durch die Einheit wirtschaftlich noch stärker wird. Meine Sorgen sind nur, dass genau das Gegenteil passiert. Dass es in Deutschland viel zu wenig Arbeitsplätze geben wird und die Steuern stark erhöht werden, um die DDR wieder aufzubauen. Stefan Eiben wächst in Hude auf, einer Kleinstadt in Niedersachsen. Sein Vater ist bei Airbus, seine Arbeit hat er nie verloren. Mein Papa ist Ingenieur, meine Mutter Hausfrau. Ich glaube, schon mit 12 habe ich gesagt, dass ich irgendwie Informatiker werden wollte. Und das ist dann auch so eingetreten. Das habe ich dann auch gemacht. Wir sind viel gereist, haben schon damals viel von der Welt gesehen. Also ich weiß noch, dass ich mich darüber gefreut habe, dass es einfach wieder zusammengehört. Und ja, das waren ja genauso Deutsche wie wir. Also das war ja eigentlich ein Land. Und dass die Mauer da überhaupt war, die hatte da nichts zu suchen, meiner Meinung nach. Und also ich fand es einfach gut und richtig. Also ich hatte ja das Gefühl, ja, schön wird endlich Zeit, aber für mich persönlich wird sich dadurch nichts ändern. Für Frieden und Sozialismus. Ich habe eigentlich so gut wie keine Hoffnung. Wenn sich BRD und DDR vereinigen und die Arbeitslosen in der DDR noch zu unseren Arbeitslosen kommen, dann haben wir Jugendlichen so gut wie keine Chance auf Arbeit mehr. Ich meine nicht, dass wir Westdeutschen weniger Chancen auf Arbeitsplätze haben, weil viele Ostdeutsche bei uns Arbeit suchen. Wir müssen nur wieder mehr tun für unser Geld, weil ein Großteil der DDR-Bürger fleißiger und arbeitswilliger als wir sein wird. Ich freue mich auf die Kontakte zu Menschen aus der DDR, weil ich denke, dass sie bestimmt teilweise andere Ansichten haben als wir und es interessant sein könnte, sich mit diesen Menschen zu unterhalten. Das Allerwichtigste ist, dass ein Volk wieder zusammen und glücklich ist. Ich hoffe nicht, dass durch die Arbeitslosigkeit die DDR zum Armenhaus Deutschlands wird und damit viele Steuergelder kostet. Dadurch könnte es kommen, dass die Wiedervereinigung sehr teuer wird und dass der Wirtschaft schadet und damit auch meine Zukunft negativ beeinflusst wird. Modern kam mir die DDR damals überhaupt nicht vor. Und deswegen dann gerade in der Datenverarbeitung und als Informatiker, da habe ich mir sicherlich überhaupt keine Gedanken gemacht, dann dort rüber zu gehen. Dann eher in eine moderne Stadt. Es kam dann doch anders. Mit 20 verliebt sich Stefan Hude aus Niedersachsen in eine Frau aus Halle an der Saale. Ja, das war dann eigentlich nur per Zufall. Ein Freund von mir, der hat da in Halle angefangen zu studieren. Ich habe ihm dann beim Umzug geholfen und bin dann im Umzugwagen mit ihm zusammen dahin. Und dann sind wir, nachdem wir seine Studentenwohnung eingerichtet haben, seine Möbel reingeschleppt haben, sind wir dann abends in Halle noch unterwegs gegangen. Und wie dann der Zufall so spielte, habe ich mich da verliebt in der Nacht. Und dann war alles irgendwie ganz schnell. Und ein paar Wochen später habe ich dort gelebt, wie die Liebe so spielt. Ja, und vorher, nee, gar nicht da gewesen. Aber seitdem sehr oft. Also ich finde es dort sehr schön. Leipzig, Dresden sind wunderschöne Städte. Also da war ich ja dann lange Zeit und auch danach immer mal wieder. Die Erfahrungen, die ich dort gemacht habe, sind sehr gute Erfahrungen. Also mir gefällt es dort sehr gut. Mir gefallen auch die Menschen. Also ich habe nie jetzt gedacht, das sind Ostdeutsche, ich bin Westdeutscher. Also diesen Gedanken hatte ich überhaupt nicht. Nicht jeder kann immer die Wahrheit sagen oder vertragen. Auf dieser Tatsache baute Stefan Eiben Mitte der 1990er Jahre sein Geschäft auf. Er verschafft Menschen wasserdichte Alibis. Entgegen seiner Erwartung geht es dabei nicht nur um Seitensprünge. Eine Frau, die mit ihren Freundinnen ein Wellnesswochenende verbringen will und dabei nicht stündlich von ihrem Mann angerufen werden wollte, war sein erster Fall. Selbstständige, die ihre Krebstherapie verheimlichen wollten, weil sie Schaden für ihr Geschäft befürchteten. Menschen, die ihre Arbeitslosigkeit verschleiern wollten oder eine sexuelle Vorliebe. Ja, und da gab es zum Beispiel einen Unterschied damals zu Ost und West, fand ich, den ich gemerkt habe, dass die Ostdeutschen deutlich direkter sind, also irgendwie freier. Also, dass die manche Probleme nicht, aber andere Probleme hatten. Also das war damals ein kleiner Unterschied, den wir gemerkt haben. Die Ostdeutschen sind da ein bisschen freier in diesen Beziehungsgeschichten, sind ein bisschen dafür mehr auf Anerkennung aus. Und im Westen von Deutschland, da sind die sehr auf ihren Ruf bedacht. Da ist Fremdgehen und jemand Sex mit jemand anderem zu haben, was ganz schlimm ist, was im Osten nicht so schlimm angesehen wurde. Der Traum ist aus! Der Traum ist aus! Aber ich werde alles geben, was da Wirklichkeit wird. Aber ich werde alles geben, dass da Wirklichkeit wird. Viele von uns hatten für kurze Zeit den Traum eines dritten Weges. Elisabeth aus Erfurt und Enrico aus Halle, Klasse 11 in Schulpforta. Ich wünsche mir trotz der hereinbrechenden Probleme durch die Marktwirtschaft einen gesicherten Studienplatz. Ich habe vor, als Sänger Karriere zu machen. Gern würde ich ein Geigenstudium aufnehmen. Aber bei den steigenden Bewerberzahlen hat das keinen Zweck mehr. So gut bin ich nun auch wieder nicht. Elisabeth Bock und Enrico Rummel waren gemeinsam in der Musikklasse der erweiterten Oberschule Schulpforta in Sachsen-Anhalt. Eine der wenigen Internatsschulen in der DDR. Vormals jahrhundertelang eine Fürstenschule. Ich treffe die beiden in Halle-Neustadt. Enrico Rummel ist dort Schulleiter an einer Gesamtschule. Weil Schulpforta einen Alumni-Verein hat, konnte ich die beiden anonymen Aufsatzschreiber finden. Ich schickte ihnen Kopien aller Aufsätze ihrer Klasse, so fanden sie ihren 34 Jahre alten Text. Sorgen und Ängste bleiben nicht aus. Unterschiede zwischen natürlichen Ängsten wie Krankheit und politischen Ängsten wie Arbeitslosigkeit sind zu verzeichnen. Dennoch sind eine optimistische Haltung und der Drang zur Ellenbogenmentalität eine notwendige Voraussetzung für ein glückliches Leben im Vereinigten Deutschland. Ich war das erste Mal entsetzt. Also es war komisch. Also ich habe irgendwo schon meinen Stil erkannt, war entsetzt darüber, ja, was ich damals geschrieben hat und vielleicht im Nachgang, wie sich das Ganze nun speziell doch entwickelt hat. Also dass man kein Sänger wurde. Wobei sich das ja kurz nach diesem Aufsatz eigentlich schon erledigt hatte, als ich dann an der Musikhochschule Berlin abgelehnt wurde. Mit dem Kommentar, es muss auch Musiklehrer geben, die gut singen können. Und da war dieser Traum vom Sänger eigentlich erledigt. Und ich habe mich dann auf das konzentriert, wofür wir nach Schulpforta gegangen sind, nämlich Musik in Halle zu studieren. Mein Zweitfach war dann zwar nicht Deutsch, sondern Geografie, weil man dann sich die Fächerkombination aussuchen durfte. Und ja, ich kann das bis heute, bereue ich es nicht, dass es so gekommen ist. Für einen Musikberuf bin ich bestens vorbereitet. Das Problem ist, dass ich nicht Deutschmusiklehrer in Halle werden will und nicht weiß, wozu ich eigentlich Lust habe. Andere Sorgen als die mit meiner Ausbildung habe ich eigentlich nicht. Irgendwie wird sich dann schon alles finden. Ich muss nur endlich mal wissen, was ich eigentlich will. Ich war überrascht, aber ich habe mich sehr wiedererkannt. Also so einen Grundoptimismus im Leben, den habe ich immer noch. Und dieses, ich mag mich nicht entscheiden und ich weiß nicht so genau, was will ich denn eigentlich, das kenne ich auch immer noch bei mir. Also ich habe offensichtlich wirklich, ja, ich habe nicht gewusst, was ich will, aber trotzdem optimistisch in die Zukunft geblickt. Und da habe ich aber auch sehr wieder erkannt, dass ich wirklich aus meiner Familie komme, die mir wirklich Rückhalt gegeben hat. Und wo eigentlich klar war, wir finden alle irgendeinen Weg. Meine Eltern sind Ärzte und da ist es klar, es geht irgendwie weiter. Wir mussten keine Angst vor Arbeitslosigkeit haben. Und ja, auch mein erster Berufswunsch ist natürlich geplatzt, als Geigenlehrer Musik zu studieren, weil sehr schnell absehbar war, dass einfach nicht mehr so viele Musiker gebraucht werden und ich wäre nie einer der Spitzenmusiker geworden, dass ich mir hätte trotzdem eine Karriere irgendwie hätte erkämpfen können. Aber einfach mit der Sicherheit des meines Familienhauses musste ich keine Existenzangst haben. Gibt es ein Land auf der Erde, wo der Traum Wirklichkeit ist? Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß nur eins, und da bin ich sicher, dieses Land ist es nicht. Dieses Land ist es nicht. Dieses Land ist es nicht. Dieses Land ist es nicht. Das Leben schien vorgezeichnet, wenn man in der Musikklasse von Schulpforta war. Man wurde Musiklehrer, die wurden gebraucht, doch plötzlich nicht mehr. Viele Mitschüler von Elisabeth und Enrico waren verunsichert. Wenn ich an meine Zukunft im Vereinigten Deutschland denke, kann ich nur sagen, ich habe Angst. Ich bin nicht der Typ, der sich mit rücksichtsloser Härte durchs Leben schlägt. Ich bin es nicht gewohnt, andere im Konkurrenzkampf auszustechen. Mit meinen Eltern gerate ich zunehmend in Schwierigkeiten, weil die politische Situation unser ganzes Leben durcheinander bringt. Die sogenannte Freiheit, die wir durch die Vereinigung erreichen werden, ist doch nichts anderes als die Ablösung von einem Druck durch den anderen. Ob das nun Freiheit ist, ist fraglich. Manchmal habe ich mich in letzter Zeit wie ein Stück Vieh gefühlt, das angeschaut und begutachtet und an den Meistbietenden verschachert wird. Ich frage mich dann, wie viel ist der Mensch noch wert? Naja, die Angst war irgendwo schon da. Ich war zwar jetzt kein überzeugter Kommunist in der Hinsicht, meine Eltern waren nicht nach Partei und nichts. Aber wenn ich sehe, dass meine Mutter beim Bezirkskabinett für Kulturarbeit gearbeitet hat in Halle, was dann zu Wendezeiten aufgelöst wurde und sie seit Jahr dann auch nicht mehr gearbeitet hat. Mein Vater war Lokführer, das lief weiter. Die Deutsche Reichsbahn wurde zur Deutschen Bundesbahn und Deutschen Bahn. Aber man hat es schon im Bekanntenkreis mitbekommen, dass also viele dann arbeitslos wurden und vielleicht auch zu alt waren, sich jetzt nochmal umzustrukturieren. Also das sind solche Sachen, die man jetzt erstmal mitnimmt. Man hat sich, oder ich zumindest, habe mich ja, und da stehe ich dazu, geborgen gefühlt zur DDR-Zeit. Ich glaube, viele von uns hatten eine kurze Zeit lang den Traum eines dritten Weges, dass jeder sich ein bisschen verändert und wir gemeinsam irgendwie eine neue Zukunft aufbauen. Aber diese Hoffnung, die war nur sehr kurz und dann war klar, es gibt einen Anschluss, der 1:1, wir übernehmen alles, dass man sich damit abfinden musste. Ich hab geträumt, der Winter war vorbei, du warst hier und wir waren frei. Und die Morgensonne schien, es gab keine Angst und nichts zu verlieren, es war Friede bei den Menschen. Ich fühle mich vom Rausch der Einheit überrannt. Meine Mutter ist schon arbeitslos, bei meinem Vater ist es nur eine Frage der Zeit. Ich frage mich, ob wir uns das überhaupt leisten können, dass ich studiere. Vor unserer Wende wurde uns die Bundesrepublik als kapitalistisches Land nur von der negativen Seite gezeigt. So schnell alles über die BRD zu erfahren, ist gar nicht so einfach. Zurzeit lebe ich mit sehr gemischten Gefühlen. Ich weiß nicht, was richtig ist und was falsch. Man hat doch im Unterricht aufgepasst in Staatsbürgerkunde und hat dann halt mitbekommen, das ein oder andere und Kapitalismus und Arbeitslosigkeit, Bilder vielleicht auch gesehen im Fernsehen. Man ist dann kurz vor diesem Brief auch das erste Mal in den Westen gefahren. Also heute sortiert man das Ganze natürlich anders ein. Aber damals als Jugendlicher war das an der einen oder anderen Stelle nicht so einfach. Und deshalb habe ich also hier auch vielleicht aus den Dingen, die man gesehen hat, aber auch den Dingen, die man im Unterricht behandelt hat, vielleicht immer noch mit dieser Angst zu tun gehabt. So, und jetzt wird das alles anders. Jetzt stehen wir auch oder sind wir auch in der Zeit gewesen, wo für uns das Leben komplett anders wurde. Ich hatte ja schon beschrieben, dass ich kurz danach zur Bundeswehr gegangen bin, 3 Tage nach dem Abiball nach Würzburg, Veitshöchheim, und dann erst mein Studium aufgenommen habe. Aber da hat sich auch das Bild wieder massiv geändert. Ich war also mit Soldaten auf der Stube aus Heilbronn und sonst woher. Und das waren so nette Typen und das hat richtig Spaß gemacht. Also ja, also diese Ängste, die ich hier noch beschrieben habe, weil ich noch keine Erfahrung einfach hatte, die haben sich dann später auch relativ schnell weggewischt. Und haben mit dem Chor viele erste Fahrten auch in die alten Länder gemacht, nach meiner Tagen zu unserer Partnerschule. Wir sind nach Aachen gefahren zum nach Offenburg gefahren zu einer Fernsehveranstaltung. Also wir haben schon einiges erlebt und was uns dann halt immer näher in das neue System quasi gebracht hat. Wie gesagt, bis auf diesen ominösen 3. Oktober 1990, wo auch schon viel geschrieben wurde dazu, den wir eher so in Ruhe gefeiert haben. Also nicht jetzt wie manche am Brandenburger Tor mit Feuerwerk, sondern bei uns, es soll sogar Leute gegeben haben, die FDJ-Tempel unter der Platane vergraben haben. Und es wurde eine Schülerdisco angesetzt im Kreuzgang damals im Speisesaal. Und wir haben aber trotzdem in aller Ruhe den Übergang von der DDR zur Bundesrepublik Deutschland gefeiert oder begangen, wie auch immer. Hier ist Rias Berlin. Es ist 0 Uhr, 3. Oktober 1990. Wollen wir die Einheit, Freiheit Deutschlands vollenden? An ihrer Schule erlebten Enrico und Elisabeth, wie alles ins Rutschen kam. Innerhalb weniger Monate wandelte sich das Leitbild der Schule von sozialistisch zu christlich. Der Pförtnerbund, seit 1926 der traditionelle Schulverein, konnte nun auch im Osten Deutschlands wieder aktiv sein. Nahezu alle Lehrer wurden entlassen. Nee, das war, glaube ich, eine aufgesetzte politische Entscheidung, weil Schulforta eine besondere Schule ist mit besonderen Werten und die wollten ganz schnell wieder zu ihren historischen Traditionen zurück. Nein, ich glaube, das haben die Schüler nur zum Teil gut gefunden. Wir hatten halt immens Glück, die Lehrer sind im Prinzip mit uns gegangen, uns hat es nicht mehr betroffen. Aber die Klasse nach uns, die hatten es richtig böse, die mussten für das allerletzte Schuljahr komplett neue Lehrer und komplett neues Schulsystem. Die hat es echt hart getroffen. Ja, ich erinnere mich auch dran, dass im Prinzip nach uns alles ausgetauscht wurde. Also der Stabi-Lehrer, das war damals auch der Parteisekretär der Schule. Ja, und der hatte ein hartes Zepter geführt und ich weiß, dass wir auch, oder dass unser Chorleiter damals die Chortitel alle einreichen musste vor den Weihnachtskonzerten und sobald da irgendwas mit Gott oder so drin stand, weiß, stille Nacht, heilige Nacht, wurde strikt verboten. Das haben wir dann auch wirklich erst ab 1990 wieder gesungen. Das Schuljahr 1990 begann mit einem neuen Schuldirektor aus den alten Bundesländern. Da gab es ein wunderbares kulturelles Missverständnis. Der Direktor kam das erste Mal in den Speisesaal rein zur versammelten Schülerschaft und wir wollten ihn alle nicht und haben auf den Tisch geklopft. Lange, lange, lange, lange, weil wir das als Protest gesehen haben. Ich nehme an, er hat sich sehr gefreut. Aber es gab zur Rektoreneinführung gab es Protestschilder vor dem Schulgebäude und das kam gar nicht gut an beim Pförtnerverein. Und bei der Presse. Dazu muss ich sagen, dass unser Schulleiter bis dahin, dass wir die einzige Klasse waren, die bei ihm Unterricht hatten. Ja. Wir haben ihn gemocht. Ja. Er hat zu sich gestanden, zu seiner Überzeugung. Genau. Und deswegen fanden wir es sehr schade. Auch wenn wir wahrscheinlich rationell eingesehen haben, wahrscheinlich, dass er sich nicht wird halten können und dass man ihn sofort ausgetauscht hat. Er ist auch in Tränen ausgebrochen, ne, vor unserer Klasse. Kannst du dich daran erinnern? Da war eine Stunde, also das war auch kurz vor seinem Weggang, wo wirklich klar war, dass das politische System, er war ja SED-Mitglied, musste ja sein damals, dass das zusammenbrach. Und dann ist er in Tränen ausgebrochen vor unserer Klasse. Und das macht ihn so persönlich und menschlich auch. Ja. Nun ja, und dann haben wir halt 2 Jahre später ist er irgendwie auch im Herzinfarkt verstorben. Und der neue Westdirektor hat sich ja nun auch nicht lange gehalten. Ich habe das also durch Zufall mitbekommen, als ich bei der Armee war in Halle und an der Straßenbahnhaltestelle stand. Und da gab es immer solche schönen Automaten mit den bunten Zeitungen drin, Kölner Express. Und wo dann auf der Schlagzeile Sexskandal im Roten Kloster stand. Und natürlich die Geschichte voll ausgeschlachtet wurde, dass er also dort mit einer Klavierlehrerin erwischt wurde, wirklich in der Besenkammer. Und das dann relativ schnell zur Abrufung die Abberufung sorgte. Ja, das ist auch Schulforta. Naja, also so, das war irgendwie eine Welt in sich. Die große Mauer hat einiges abgehalten. Elisabeth Bock hat nach der Schule Musikwissenschaften studiert und arbeitet als Freiberuflerin für Musikverlage. Geige spielt sie immer noch im Erfurter Kammerorchester. Enrico Rummel leitete mehrere Laienchöre in Sachsen-Anhalt, wurde Lehrer für Musik und Geografie und ist heute Schuldirektor einer Gesamtschule in Halle-Neustadt. Seit 20 Jahren leitet er das Jugendblasorchester Halle. Doch statt 50 Mitglieder, wie früher, gibt es jetzt nur noch 15. Immer weniger Kinder interessieren sich für ein Blasinstrument. Und dann kam noch Corona. Nach unserem Gespräch ist Orchesterprobe. Von den 15 Mitgliedern sind 9 gekommen. Das Orchester stand 2 Jahre wirklich still, mausetot. Und dadurch, dass wir Schulorchester sind, haben wir die Auflagen alle aus dem Amt bekommen, Schulamt bzw. von der Stadt Halle. Infektionsschutzgesetz und so weiter. Es durfte kein Blasinstrument gespielt werden. Um Gottes Willen, das war das Schlimmste. Es ist wie so ein Baum, der innerhalb von 2 Minuten gefällt wird, aber 20 Jahre zum Nachwachsen braucht. Das ist, und Corona hat uns da wirklich absolut eine reingehauen. Das Orchester ist 55 Jahre alt. Das ist ein Jahr älter als ich. Mein Vorgänger hat es 30 Jahre geleitet. Ich habe es 20 Jahre, also seit 2002. Ja. Sterben lassen will ich das Ding auch nicht. Das wäre schade drum. Weil es doch wirklich noch einige gibt, die da Feuer und Flamme sind und damit hat es dabei. Man kämpft, aber es wird dauern. Und mein Ziel ist es, wenn ich in 16 Jahren in Ruhestand gehe, dass ich wenigstens wieder bei einer Zahl von 30 bin. Von heute auf morgen kann man ganz schnell sagen, ach, ja gut, dann war's das. Tschüss. Nee, wollen wir nicht. Gegenteil. Wir geben nicht auf und es geht weiter. Wir fühlten uns verloren. Schüleraufsätze aus dem Jahr der Deutschen Einheit. Feature von Alexa Hennings. Mit Dank an die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Redaktion Tobias Barth. Es sprachen Petra Hartung, Daria Vivien Wolf, Ellen Schweder und Tristan Becker. Schnitt Steffen Brosig, Ton André Lühr. Regieassistenz Dagmar Palowski. Regie Andreas Meinitzberger. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2024. In der ARD-Audiothek finden Sie noch viele weitere Features, zum Beispiel aus den Rubriken Zeitgeschichte, Politik oder Kunst. Stöbern Sie doch einfach mal durch.